Ein deutsches Märchen. Wir ernten, was wir säen. Es war einmal in einem kleinen Dorf, dort lebten zwei Brüder, James und Jordan. James war der ältere Bruder, er war von Natur aus sehr gemein. Er war unhöflich und äußerst unfreundlich jedem gegenüber. Geh mir aus dem Weg! Oh, wie unhöflich! Nun, sie waren mir im Weg! Es tut mir so leid, Fräulein. Dein Vater kann sich glücklich schätzen, dich zu haben, Jordan. James ist so unhöflich. Ja, Jordan war genau das Gegenteil seines bösen Bruders. Er war freundlich und fürsorglich. Und wie die Frau gesagt hatte, liebte er seinen Vater abgöttisch. Papa, ich habe die Früchte besorgt, die du wolltest. Danke, mein Sohn James. Kannst du sie mir bitte geben? Ich bin mit meinen Freunden verabredet. Es tut mir leid. Oh, hier, Papa. Hör mal zu, James. Du wirst ernten, was du säst. Denk immer daran. Was bedeutet das überhaupt? Was soll's? Ich gehe. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich bin mir sicher, irgendwo tief in seinem Inneren ist er eine wirklich sanfte Seele. Eines Tages wurde ihr Vater sehr krank und sprach mit seinen beiden Kindern. James, Jordan, ich glaube nicht, dass ich noch lange zu leben habe. Ich möchte, dass ihr das Land und das Vermögen gleichermaßen und euch aufteilen. Was? Papa, sag das nicht. Du wirst wieder gesund. Denk immer daran. Familie ist wichtig. Nach ein paar Tagen starb er und Jordans Herz war gebrochen. James hingegen war verärgert. Ich bin der älteste Sohn. Papa hätte mir alles geben sollen. Ich sollte nehmen, was mir zusteht, und Jordan rauswerfen. Und genau das war es, was er tat. James, was tust du? Nun, da ich der Älteste bin, bekomme ich alles. Es ist nicht genug, um es mit dir zu teilen. Aber wohin soll ich gehen? Und was werde ich tun? Aber James war das egal. Er lachte nur und schlug Jordan die Tür vor der Nase zu. Jordan wusste nicht, was er tun sollte, aber er beschloss zu gehen und anderswo ein neues Leben zu beginnen. Er kam bald an ein karges Feld, auf dem ein altes, brüchiges Haus stand. Er ging in das nahegelegene Dorf und bekam bald einen Job. Mit dem wenigen Geld, welches er gespart hatte, reparierte er das kaputte Haus und grub das Feld um. Mit der Zeit baute er sich eine kleine und zufriedene Familie auf. Aber eines Tages verlor Jordan seinen Job und bald begann sein Geld knapp zu werden. Gott sei Dank haben wir das Feld, um uns am Leben zu halten. Einige Tage später traf eine Hungersnot das Land und die Familie litt schwer. Jordan versuchte nach Jobs zu suchen, war aber erfolglos. Was machen wir? Es sind schon 2 Wochen vergangen und wir haben kaum noch etwas im Haus. Warum fragst du nicht deinen Bruder um Hilfe? Papa, ich bin hungrig. Oh, hier, mein Sohn, iss alles auf. Ja, ich denke, das werde ich einfach machen. Also ging er zu seinem Bruder. Dort öffnete James ihm die Tür und lachte. Der liebe Jordan ist jetzt ein armer Bettler. Bist du etwa hergekommen und hast gedacht, ich würde dir helfen? Nun, wirst du nicht? Natürlich nicht. Ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Geh weg und kehr niemals zurück. Er schlug die Tür vor der Nase des armen Jordans zu. James war äußerst glücklich mit seinem Reichtum und seinem Leben. Er hatte sich nicht verändert und war immer noch dieselbe gemeine Person wie damals. Jordan ging trottend und traurig zurück. Auf seinem Weg sah er eine Schlange, die gerade dabei war, ein kleines Vogelbaby anzugreifen. Oh nein! Dieser kleine Vogel ist in Schwierigkeiten. Oh nein! Der kleine Vogel fiel in die Büsche. Jordan ging und sah nach ihm. Sein Bein war verletzt. Oh, du armes Ding, hab keine Angst. Nun, was soll ich tun? Er nahm das Vogelbaby mit nach Hause, trug eine Creme auf und verband das Bein mit einem Stück Stoff. Er und seine Frau sorgten dafür, dass es dem Vogel gut ging. In wenigen Tagen war das Bein des Vogels geheilt und er flog glücklich heraus. Er umkreiste das Haus dreimal und flog dann fort. Was für eine süße Kreatur. Aber mein Liebling, wir müssen einen Weg finden, um an Essen zu kommen. Und zwar schnell. Hatschi! Eines Tages, als Jordan gerade traurig auf sein Feld schaute, hörte er ein sehr vertrautes Geräusch. Oh, hallo, kleiner Vogel. Der kleine Vogel, dem Jordan geholfen hatte, ließ ein paar Samen in den Boden fallen und flog davon. Was war das denn? Wow! In diesem Moment begann die Erde zu vibrieren, als ob es ein Erdbeben gäbe. Und aus dem Boden wuchs eine Wassermelonenpflanze. Papa, schau, was für riesige Wassermelonen. Wow, lass uns sie reinbringen, sollen wir? Er brachte sie rein und alle warteten, während Jordan sie in zwei Hälften schnitt. Aber als er sie schnitt, waren alle überrascht, denn sie waren mit Goldmünzen gefüllt. Oh, du meine Güte. Das ist so viel Gold. Ich frage mich, ob die anderen genauso sind. Er schnitt die andere auf und darin waren Edelsteine. Wie blöd, das können wir gar nicht essen. Oh Schatz, das ist so viel besser. Jordan verkaufte das Gold und die Edelsteine und bald waren er und seine Familie wieder glücklich. Eines Tages, als er einigen neugierigen Dorfbewohnern von seinem plötzlichen Vermögen erzählte, befand sich ein Freund von James in der Menge. Dieser Freund ging zu James und erzählte ihm alles über Jordan und sein Glück. James war sehr verärgert. Er konnte es nicht ertragen, das zu hören und wurde extrem gierig. Am nächsten Tag ging er in den Wald. Wo finde ich einen Vogel mit einem gebrochenen Bein? Oh! Genau in diesem Moment lag dort auf dem Boden ein kleiner Vogel, der sein Bein verletzt hatte. James streckte die Hand aus und hob ihn auf. Kleines Vögelchen, ich werde dir helfen, aber nur unter der Bedingung, dass du mir hilfst. Also nahm James den Vogel mit nach Hause und bandagierte sein Bein. Und nach ein paar Tagen war der Vogel geheilt und bereit zum Weiterfliegen. Gehst du jetzt? Denk daran, dass du zurückkehren musst und mir ein größeres Vermögen als das meines Bruders bescheren musst. Verstehst du? Der Vogel sah James mit seinen intelligenten Augen an. Er verstand sehr gut, dass James eine sehr gemeine Person war. Flieg jetzt weg! Mach schon! Hol mir meinen Schatz! Am nächsten Tag stand James draußen und wartete darauf, dass der Vogel zurückkehrte. Endlich tat er es und James war begeistert. Ja, jetzt endlich, komm und pflanze mir schöne Goldmünzen und Edelsteine. James sah zu, wie der Samen in den Boden fiel. Bald begann die Erde zu zittern. Und die Wassermelonenpflanze brachte eine Menge extrem großer Wassermelonen mit sich. Meine Güte! Diese Wassermelonen sind extrem groß! Wie reich werde ich wohl sein? Er brachte sie alle in sein Haus und schnitt eine in zwei Hälften, aber anstelle von Goldmünzen krochen Dutzende riesige haarige Spinnen aus der Wassermelone. Uah! Ih, Spinnen! Was? Wo sind die Goldmünzen? Vielleicht sind sie in der zweiten Wassermelone. Er schnitt die zweite Melone in Hälften und hoffte auf die Goldmünzen, aber diesmal kamen riesige Ratten heraus. Ratten? Oh nein! Seine Frau und sein Sohn liefen schreiend davon und ließen ihn völlig ratlos zurück. Noch eine! Die dritte ist immer ein Glücksbringer! Er schnitt die dritte Melone in Hälften, aber es kamen die gruseligsten und größten Schlangen heraus, die er je in seinem Leben gesehen hatte. Er lief extrem verängstigt hinaus. Er schloss sich seiner Familie an, die draußen war, verängstigt und verwirrt. Sie sahen zu, wie die anderen Melonen platzten und weitere Spinnen und Schlangen herauskamen. Mein Haus, meine Felder, oh nein! Er musste zusehen, wie alles, was er damals gierig an sich gerissen hatte, zerstört und zu Staub verwandelt wurde. Was machen wir denn jetzt? Warum fragst du deinen jüngeren Bruder nicht um Hilfe? James wollte nicht zu Jordan gehen, nachdem er ihn so behandelt hatte. Aber er sah keinen anderen Ausweg. Also sprang er über seinen Schatten und ging los. Jordan! Jordan! Bitte hilf mir! James, was ist los? Was ist mit dir passiert? James erzählte Jordan alles und wie neidisch er auf ihn gewesen war. Die Art und Weise, wie er sich verhalten hatte, tat ihm jetzt leid. Jordan, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Ich hätte dich niemals rauswerfen sollen. James, es ist in Ordnung. Ich vergebe dir. Du bist und bleibst doch mein Bruder. Also lass uns gehen und dein Zuhause wieder aufbauen, ja? Oh, du bist wirklich der beste Bruder aller Zeiten. Am nächsten Tag, als die beiden Familien zusammenarbeiteten, sah James sie glücklich an und erinnerte sich an die Worte seines Vaters. Was immer du erntest, ist das, was du sähst. Oh, das, was er sagte, das ist so wahr. Ich habe Gier und Böses in meinem Leben gepflanzt und nur Zerstörung zurückbekommen. Auf diese Weise hatte James gelernt, dass wenn du mit bösen Absichten handelst, du auch nur Schlechtes ernten wirst. Und wenn du mit guten Absichten handelst, das Leben dich auch mit guten Dingen belohnen wird.